Zweites Buch, drittes Kapitel von Geschichte der Abderiten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Zweites Buch, drittes Kapitel. Eine kleine Abschweifung in die Regierungszeit Schach Bahams des Weisen. Charakter des Ratsherrn Thrasyllus. Es gibt eine Art von Menschen, die man viele Jahre lang kennen und beobachten kann, ohne mit sich selbst einig zu werden, ob man sie in die Klasse der Schwachen oder der bösen Leute setzen soll. Kaum haben sie einen Streich gemacht, dessen kein Mensch von einiger Überlegung fähig zu sein scheint, so überraschen sie uns durch eine so wohl ausgedachte Bosheit, dass wir mit allem gutem Willen von ihrem Herzen das Beste zu denken, uns in der Unmöglichkeit befinden, die Schuld auf ihren Kopf zu legen. Gestern nahmen wir es für ausgemacht an, dass Herr Quidam so schwach von Verstand sei, dass es Sünde wäre, ihm seine Ungereimtheiten zu Verbrechen zu machen. Heute überführt uns der Augenschein, dass der Mann zu übeltätig ist, um ein bloßer Dummkopf zu sein. Wir sehen keinen Ausweg, ihn von der Schuld eines bösen Willens freizusprechen. Aber kaum haben wir hierüber unsere Partei genommen, so sagt oder tut er etwas, das uns wieder in unsere vorige Hypothese zurückwirft oder wenigstens in eine der unangenehmsten Seelenlagen, in die Verlegenheit setzt, nicht zu wissen, was wir von dem Manne denken, oder, wenn unser Unstern will, dass wir mit ihm zu tun haben müssen, was wir mit ihm anfangen sollen. Die geheime Geschichte von Agra sagt, dass der berühmte Schach Baham sich einsmals mit einem seiner Omras in diesem Falle befunden habe. Der Omra wurde beschuldigt, dass er Ungerechtigkeiten ausgeübt habe. »So soll er gehangen werden«, sagte Schach Baham. »Aber, Sire«, hielt man ihm entgegen, »der arme Kurli ist ein so schwacher Kopf, dass noch die Frage ist, ob er den Unterschied zwischen Recht und Link deutlich genug einsieht, um zu wissen, ob er eine Ungerechtigkeit begeht oder nicht.« »Wenn dies ist«, sagte Schach Baham, »so schickt ihn ins Narrenhospital.« »Gleichwohl, Sire, da er Verstand genug hat, einem Wagen mit Heu auszuweichen und bei einem Pfeiler, an dem er sich den Kopf zerschellen könnte, vorbeizugehen, weil er wohl merkt, dass der Pfeiler nicht bei ihm vorbeigehen werde. Merkt er das?« rief der Sultan beim Barte des Propheten, »so sagt mir nichts weiter. Morgen soll man sehen, ob Justiz in Agra ist.« indessen gibt es leute die ihre majestät versichern werden daß der omrah seine dummheit ausgenommen die ihn zuweilen boshaft macht der ehrlichste mann von der welt ist um vergebung fiel ein anderer von den anwesenden höflingen ein gerade das gegenteil kurli hat alles was noch gut an ihm ist seiner dummheit zu danken er würde zehnmal schlimmer sein als er ist wenn er verstand genug hätte zu wissen wie er's anfangen sollte wisst ihr auch meine freunde daß in allem was ihr mir da sagt kein menschenverstand ist versetzte schah baham vergleicht euch erst mit euch selbst wenn ich bitten darf kurli spricht dieser ist ein böser mann weil er dumm ist nein spricht jener er ist dumm weil er boshaft ist gefehlt spricht der dritte er würde ein schlimmerer mann sein wenn er nicht so dumm wäre wie wollt ihr daß unser einer aus diesem Gallimathias klug werde da entscheide mir einmal jemand was ich mit ihm anfangen soll denn entweder ist er zu boshaft fürs Narrenhospital oder zu dumm für den Galgen. Dies ist es eben, sagte die Sultanin Darejan. Kurli ist zu dumm, um sehr boshaft zu sein, und doch würde Kurli noch weniger boshaft sein, als er ist, wenn er weniger dumm wäre. Der Henker hole den rätselhaften Kerl, rief Schah Baham. Da sitzen wir und zerbrechen uns die Köpfe, um ausfindig zu machen, ob er ein Esel oder ein Schurke sei. Und am Ende werdet ihr sehen, dass er beides ist. Alles wohl überlegt, wisst ihr, was ich tun will? Ich will ihn laufen lassen. Seine Bosheit und seine Dummheit werden einander die Waage halten. Er wird, insofern er nur kein Omrah ist, weder durch diese noch jene großen Schaden tun. Die Welt ist weit. Lass ihn laufen, Itimadulet. Aber vorher soll er kommen und sich bei der Sultanin bedanken. Nur noch vor 3 Minuten hätte ich ihm keine Feige um seinen Hals geben wollen. Man hat lange nicht ausfindig machen können, warum Schah Baham den Beinamen des Weisen in den Geschichtsbüchern von Hindustan führt. Aber nach dieser Entscheidung kann es keine Frage mehr sein. Alle 7 Weisen aus Griechenland hätten den Knoten nicht besser auflösen können, als ihn Schah Baham zerhieb. Der Ratsherr Thrasyllus hatte das Unglück, einer von diesen zum Glück der Welt nicht so gar gewöhnlichen Menschen zu sein, in deren Kopf und Herzen Dummheit und Bosheit nach dem Ausdruck des Sultans einander die Waage halten. Seine Anschläge auf das Vermögen seines Verwandten waren nicht von gestern her. Er hatte darauf gezählt, dass Demokrit nach einer so langen Abwesenheit gar nicht wiederkommen würde. Und auf diese Voraussetzung hatte er sich die Mühe gegeben, einen Plan zu machen, den die Wiederkunft desselben auf eine sehr unangenehme Art vereitelte. Thrasyllus, dessen Einbildung schon daran gewöhnt war, das Erbgut Demokrits für einen Teil seines eigenen Vermögens anzusehen, konnte sich nun nicht so leicht gewöhnen, anders zu denken. Er betrachtete ihn also als einen Räuber, der ihm das Seinige vorenthalte. Aber unglücklicherweise hatte dieser Räuber die Gesetze auf seiner Seite. Der arme Thrasyllus durchsuchte alle Winkel in seinem Kopfe, ein Mittel gegen diesen ungünstigen Umstand zu finden, und suchte lange vergebens. Endlich glaubte er, in der Lebensart seines Vetters einen Grund, auf den er bauen könnte, gefunden zu haben. Die Abderiten waren schon vorbereitet, dachte Thrasyllus. Denn dass Demokrit ein Narr sei, war zu Abdera eine ausgemachte Sache. Es kam also nur noch darauf an, dem großen Rat legaliter darzutun, dass seine Narrheit von derjenigen Art sei, welche den damit Behafteten unfähig macht, sein eigner Herr zu sein. Dies hatte nun einige Schwierigkeiten. Mit seinem eigenen Verstande würde Thrasyllus schwerlich durchgekommen sein. Aber in solchen Fällen finden seinesgleichen für ihr Geld immer einen Spitzbuben, der ihnen seinen Kopf leiht. Und dann ist es so viel, als ob sie selbst einen hätten. Ende von drittes Kapitel.